Yeah. Eines Tages wachst du auf und plötzlich wird dir klar, Dinge um dich rum verändern sich, Freunde werden rar. Die Hoffnung in der Ferne, der Teufel war mir nah, doch ich musste ihm entkommen, zu welchem Preis war egal. Denn es ging um meine Seele, ging um meine Freiheit, Liebe und Karriere, vom Bordschirm bis zur Skyline, BLN, Crime Time, ich eliminiere 1, 2, 3, 4 Stiche in die Niere, 20 Jahre Zeitraffer, nichts blieb davon übrig. Der lila Schein macht vieles, mein Freund, aber er trügt nicht, nehme keine Rücksicht, zeig keine Gefühle, zeig den Wichser nur, ich bin der Beste auf der Bühne. Hol den Geigenkoffer raus aus dem Schrank, wisch den Staub von der Hand, um jeden Einzelnen zu ficken, der mich braucht, dieses Land. Yeah, das hier wird euer Verhängnis, tot gesagt, tot geschwiegen, doch lebendig. Mit wem ihr euch hier anlegt, wer seid ihr Opfer? Dicker, stell dich hinten an, meine Zeit ist kostbar. 24-7 Stress, doch ich bleibe locker. Warte ab und dann statte ich ihnen allen einen Besuch ab mit Geigenkoffer. Yeah, jetzt mal ernsthaft, wer seid ihr Opfer? Dicker, stell dich hinten an, meine Zeit ist kostbar. 24-7 Stress, doch ich bleibe locker, denn ich habe ihn dabei, meinen Geigenkoffer. Eines Tages weißt du einfach, was zu tun ist und wie viel Wert Geld, Einfluss und Ruhm ist. Schlangen und Hyänen, dieses Business, ich verfluche es. Du zitterst und frierst so, als ob du grad verblutest. Mach die Steine locker, zähle Lilane im weißen Jogger. Off-White, neben mir ein Geigenkoffer. Damals versorgte ich die Nachbarn wie ein Stromnetz. Heute schenke ich jedem meiner Brüder eine Rolex. Brandneue Signings, dank meines Timings. Ja Mann, ich lehre diese Schlampen, was Neid ist. Und es fühlt sich wieder gut an, spür die Endorphine in der Blutbahn. Fliege übern Kudamm, kille Feinde zu Geigenmelodien. Vielleicht gehst du morgen drauf, das ist keine Ironie. Das hier ist noch nicht zu Ende. Je größer der Sieg, desto größer die Legende. Mit wem ihr euch hier anlegt, wer seid ihr Opfer? Dicker, stell dich hinten an, meine Zeit ist kostbar. 24-7 Stress, doch ich bleibe locker. Warte ab und dann starte ich ihnen allen einen Besuch ab mit Geigenkoffer. Yeah, jetzt mal ernsthaft, wer seid ihr Opfer? Dicker, stell dich hinten an, meine Zeit ist kostbar. 24-7 Stress, doch ich bleibe locker, denn ich habe ihn dabei, meinen Geigenkoffer.